Für unsere Analyse möchten wir verschiedene Dimensionen unterscheiden. Da ist zunächst die animistische. Das Grab versammelt vor allem die Tiere des Waldes. Nun wäre da prosaisch einzuwenden, dass sich darin schlicht die ausgeprägte Ressourcennutzung des Mesolithikums widerspiegelt. Für verschiedene Aufgaben wird je spezifisches Material eingesetzt. Knochen waren aber immer mehr als nur Rohstoff. Und das Zungenbein eines Wildschweins, das Schulterblatt eines Igels, das Sprungbein eines Bibers legen nahe, dass in diesem Grab einzelne Knochen als pars pro toto ein ganzes Tier, seine Art oder deren spezifische Qualitäten repräsentieren. Die beiden Menschen befinden sich in bester Gesellschaft. Schließlich sind es jene Tiere, mit denen die Menschen gedeihlich zusammenzuleben versuchen, weil sie von ihnen in Sachen Nahrung, Bekleidung oder Werkzeuge abhängig sind. Wir finden also nur nichtmenschliche Personen, bei denen die Menschen tief in der Schuld stehen. Aggressive Tiere, die ihrerseits Beute machen und womöglich eine Konkurrenz zu den Menschen darstellen, sind nicht vertreten. Das Dürrenberger Grab versammelte eine animistische Welt, die das Gegenteil von jener ist, welche Jäger in Köbekli Tepe in Stein gemeißelt hatten und in der Zähnefletschen und Schädelkult regieren. Die Diversität der Tiere, die unsere Heldin begleiten, korrespondiert eher mit den Gräbern von Hillerson Tartit und Horn Shelter. Der Ethnograf Laszlo Wajda bezeichnete die Annahme tiergestaltiger Hilfsgeister als unverzichtbar für die Existenz des schamanischen Komplexes. Wir sehen sie hier vereint, so wie Jahrtausende später die Schamanen Sibiriens ihre Trachten mit möglichst vielen Repräsentanten der tierischen Schutzgeister schmücken werden. Sicher werden diese auch als Vertreter der verschiedenen Sphären gelten, Luft, Wasser, Erde, und damit universal einsetzbar sein. Dann sind da die Geweihe. Zunächst einmal gibt es Neuigkeiten. Wieder war es Karol Schauer, der eine mögliche Erklärung für die seltsamen Schnittspuren an beiden Stangen des Rehgehörns präsentierte. Da sie sich vor allem an der Innenseite auf halber Höhe befanden, vermutet er, dass sie der Fixierung des Rehgeweihs mit einer Schnur dienten. Dieses könnte an den Ohren eines Rehfells festgebunden worden sein, das als Umhang oder mützenartige Kappe diente. Damit wäre das Geweih gegen das Verrutschen geschützt gewesen.